Most ezt tudom adni. Nothing is it all enough? Ich kann mich jederzeit kontaktieren. Wie gesagt, ich kann Ihnen eine sichere Zukunft anbieten. Mit Kreise von anderen Menschen, die es gegeben. Und vielleicht schauen Sie sich das Ganze einmal mit der anderen Perspektive an. Spätestens dann, wenn Sie Ihrem ersten Vampir gegenüberstehen, werden Sie das schon glauben. Das ist meistens mein Schock. Das ist eigentlich nicht das Problem, wirklich schwer. Das kann ich mir vorstellen. Viel mehr auch schwer. Geht uns allen. Vor allem, was ich immer wenn ich bin, da einfach irgendwelche Märchen erzählen. Naja, aber was haben Sie zu verlieren? Ich möchte mal noch was relativ früh schon geschrieben haben. Gewusst habe ich gar nichts. Gewusst habe ich gar nichts. Weiß ich ein bisschen von meinem Meister. Andere Vermutung, das ging alles in diese Richtung. Gewusst habe ich nichts. Ja, kann ich Ihnen nicht anbieten. Außer Informationen und ein gewisse Zuflucht. Ich kann Ihnen jetzt auch nicht alles, ich würde Sie jetzt überrollen, wenn ich Ihnen jetzt alles erzählen würde, aber in kleinen Dosen. Das heißt, Sie gehören zwar keinem Orden an, aber Sie verlangen von mir jetzt einen Lieber Faith. Auf Deutsch. Ich höre auch eine Organisation an, aber nicht an Orden an. Und ja, es ist ein Sprung des Glaubens. Keine Frage. Das ist es für uns alle. Und wenn Sie einmal gesprungen sind, kommen Sie nicht mehr zurück. Das geht auch falsch. Aber wenn Sie sich darauf einlassen, öffnet sich Ihnen eine neue Welt. Und möglicherweise kommen Sie dann dahinter, was ist da mit dem Hintermann oder der Hinterfrau. Ein Verstanden. Ja, ich gebe Ihnen meine Kontaktadresse. Sie können jederzeit in die Zuflucht kommen. In ein Haus, was von einigen von uns bewohnt wird. Eine WG sozusagen. Und da können wir uns in Ruhe unterhalten. Und er sagt mir, wenn ich jetzt nach Hause gehe, dass dann nicht der Welt auf mich wartet und irgendwie. Das wird er nicht tun. Nein, nicht. Kann er nicht. Das bin ich ganz nicht. Aber wenn Sie möchten, kann ich Sie gerne bis dahin noch begleiten. Oder aber zumindest ist dann auch, was Sie halten. Einverstanden. Hatten Sie nicht noch jemanden dabei? Ja, sie hat den Belgau verfolgt, ja. Also ich hoffe, Sie kommen zurück. Ja, das hoffe ich auch. Gut. Das geht über also die Einladung, meine ich. Einige Möglichkeiten verfügen oder möglicherweise da glaubt es zu sagen, dann führt es. Da führt ihn jedenfalls erstmal zu sprechen. Das ist nicht ihre Art, sich solchen Dingen zu stellen. Die beobachten und verfolgen sie das. Sie machen nur schlechter. Und wer bewachen das? Vielleicht nicht. Nein, wir vermessen sie nicht. Du sagst, ich habe einige bekannte Dinge. Ich hoffe, dass sie nicht auch irgendwas spielt. Hallo, ich natürlich hat das meine eigene Agenda. Aber man wird völlig gut zu spielen. Sehen Sie, meine erste Begegnung war etwas spontaner Hand. Wenn man im ersten Vampir über den Weg gelaufen hat, die die Ecke durch so einen Krankenwagen vorbeifuhr und quasi in einen Vampir hineingelaufen sind. In dem Moment erkannte ich, was sie und sie erkannte, dass ich das erkannte, dass ich sie sehen konnte. Das war ziemlich toll. Ja, was bin ich schon im Glauben? Habe ich auch erst nicht. Aber das Glauben kommt. Wir haben da eine Begabung. Die meisten von uns. Es gibt nicht so viele. Für mich interessiert nur, dass das ausgeklärt wird, dass diese Todesstelle mit einem Rechtsschutz zu tun hat. Nein. Vampire sind einige Jahrhunderte schon im Aktiven. Normalerweise glaubt kein Mensch an Vampire. Das ist ja nicht. Sie verstehen es jetzt zu verbergen. Auch mal, ich kriege die Regeln nicht, ne? Mhm. Wie gesagt. Nun gut, ich hier lang, mit dem Satz lang. Diesen Wahnsinn. Und vielleicht würden Sie einmal nachforschen, ob es irgendeine Möglichkeit gibt, an die Informationen von Herrn Belgau ranzukommen, die er so sammelt oder gesammelt hat. Es wäre sicherlich sehr aufschlussreich zu wissen, was er alles so weiß. Gute Nacht. Gute Nacht.